kommst nie mit mir auf einen Song. CSI, ich sag es wie ein Bouncer. Sorry, doch du kommst hier nicht rein. Ich weiß, du wurdest von den ganzen bunten Lichtern verführt. Doch du kommst nicht in diese Liga, hier steh ich an der Tür. In dieser Booth bin ich der Türsteher, heute nur für Stammgäste. Und glaub mir, jeder Hörer wird das irgendwann schätzen. Ihr werdet mit Brand setzen, denkt ihr bringt mich aus der Ruhe. Doch ich schüttel nur den Kopf und sag, nicht mit diesen Schuhen. Nicht mit diesem Outfit, das ist nicht unser Niveau. So verdienen wir unser Brot und Wasser, wir bewahren Klasse. Du willst mir sagen, dass dein Mädchen auf dich wartet. Dann ein gut gemeinter Tipp, genieß das Single-Leben heute Abend. Und jeden Abend wirst du echt aufs Neue angeschwätzt. Doch ich verschränk die Arme und schau arrogant wie Kanye West. Ihr wollt jetzt ein Feature und habt interessante Tracks. Doch heute ist ohne Rucksack, sorry, das ist mein verdammtes Recht. Ist nur Spaß, verdammt, jetzt hab ich euch hart erwischt. Die Wände sind zu weit, bringt bitte eure Marker mit. Heute Idioten muss ich leider noch den Kopf waschen. Mir wart letztes Mal zu schlecht, ich muss hier meinen Job machen. Du kommst nie mit mir auf einen Song. CSI, ich sag es wie ein Bouncer. Sorry, doch du kommst hier nicht rein. Ich weiß, du wurdest von den ganzen bunten Lichtern verführt. Doch du kommst nicht in diese Liga, hier steh ich an der Tür. Du kommst nie mit mir auf einen Song. CSI, ich sag es wie ein Bouncer. Sorry, doch du kommst hier nicht rein. Ich weiß, du wurdest von den ganzen bunten Lichtern verführt. Doch du kommst nicht in diese Liga, hier steh ich an der Tür. Und ich steh an meiner Türe, bis ich ablebe. Rapper wollen Erfolg, mein Freund, sei sicher, dass ich das regel. Ihr könnt euren Hass leben, aber nicht vor meiner Tür. Ich kenn 2000 Gründe gegen euch, aber kein dafür. Jeder will jetzt seinen Namen in der Zeitung sehen, aber ihr müsst verstehen, heute ist nur mit Damenbekleidung. Ich hab einen Abend Zeit und muss hier die Chaoten aussortieren. Hier kommt keiner rein, wenn er eine Fahne hat, außer mir. Und mir ist klar, dass deine Kifferjungs jetzt Augen machen. 150 Kilo Platze in der schwarzen Downjacke. Wer hier rein will, muss an mir vorbei, glaub mir das. Und wenn du was zum Rauchen hast, dann klopf ich dir die Augen nass. Ich hab das Game im Zeug allein, Punks, es reicht, ihr kommt nicht rein. Also räum bitte jetzt den Eingangsbereich. Du hast keine Chance, mein Freund, weil ich dir so vor deine zünden kann. Ich sag's wie nächste Tür, steh ja heute erst ab 25. Du kommst nie mit mir auf einen Song. CSI, ich sag es wie ein Bouncer. Sorry, doch du kommst hier nicht rein. Ich weiß, du wurdest von den ganzen bunten Lichtern verführt. Doch du kommst nicht in diese Liga, hier steh ich an der Tür. Du kommst nie mit mir auf einen Song. CSI, ich sag es wie ein Bouncer. Sorry, doch du kommst hier nicht rein. Ich weiß, du wurdest von den ganzen bunten Lichtern verführt. Doch du kommst nicht in diese Liga, hier steh ich an der Tür.